Diesen dumpfen Druck, den die traditionellen Konservativen aller Couleur und aller Parteien produzieren, den spürt man nicht in den Ballungsgebieten, in den Großstädten, da wo die Liberal-Libertinären aller Couleur und aller Parteien ihr High sein, Frei sein, Unternehmer sein, jubilieren. Aber in den kleinen Städten, aber im Innern des Landes, zum Beispiel in Memmingen, wo die Hexenjacht aufgemacht ist. Trink aus, Katrin, es kommen dunkle Wolken auf. Zieh dir die Nonnenkleider an, du bist zu durchsichtig und nackt. Trink aus, Katrin, euch auf die Stille über Markt. Sie warten auf den Glockenschlag, hast du die Kappe schon gepackt? Zieh dir die Nonnenkleider an, ich bringe dich zum nächsten Zug, der in die nächste Großstadt geht, da wo nicht jeder jeden kennt. Trink aus, Katrin, im Ratskeller, da hockt die alte geile Zunft, die wartet auf den Glockenschlag und dass das Hexenfeuer brennt. Zeit, wo frischer Wind hier blies, Katrin, der blies doch viel zu lau. In 1000 Jahren aufgestaut, das räumt doch kein Tornado ab. Und viele Wunden sitzen tief bei dem, der nie gewonnen hat. Der weiß, beim großen Sprung nach vorn, da stürzt man schnell ins Massengrab. Trink aus, die Zeichen kenn ich. Der schwule Apotheker hat schon seinen Laden dicht gemacht. Man hört auch kein Motorrad mehr. Der Pfaff geht wieder schwarz in schwarz. Die Ministranten sind bereit. Die schmieren Scheiße an die Tür von dem Gewerkschaftssekretär. Trink aus, Katrin, ach nein, Katrin, der Bäcker mit dem Hitlerbild, das ist ein Spinner. Nein, gefährlich sind die jungen Herren vom Kartell. Die Erben ihrer Väter haben noch nicht so befreit gelacht. Du bist zu durchsichtig, Katrin, trink aus, Katrin, trink aus, mach schnell, zieh die die Nonnenkleider an, der Weg zum Bahnhof führt vorbei, am Ratskeller, am Markt vorbei. Sie warten auf den Glockenschlag, vielleicht wird's diesmal halb so schlimm. Katrin, dann bist du bald zurück, die Zeiten ändern sich auch hier, vielleicht ja schon nach Jahr und Tag. Trink aus, Katrin, es kommen dunkle Wolken auf. Zieh dir die Nonnenkleider an, du bist zu durchsichtig und nackt.